Das Meer hat so seine Traurigkeiten. Stimmt's, Captain? Wie eine Mutter, die ihre eigenen Kinder überlebt. Andern Tags um 3 Uhr nachmittags verließen die Rosettis das Hotel. Angelika stützte sich auf den Arm ihres Mannes. Beide bestiegen den Cadillac, der vor dem Warwick bereitstand. Felix fuhr wieder im Pinto hinter ihnen her. Die Limousine hielt vor einem Gebäude, das aussah wie ein kristallener Kupferpfeil, den man in den Himmel geschossen hatte. Das Ehepaar stieg aus. Felix notierte die Stationen auf dem Liftanzeiger und sah dann die Firmenliste des Gebäudes durch. Finanzierung, In- und Export, Architekturbüro, Versicherung, Schifffahrt, Hafengesellschaft, Public Relation, Öl, Wonderland Enterprises Incorporated,